Sie hatten ein Arbeitsverhältnis bei einer Firma, wo ein bekannter Geschäftsführer gewesen ist? Nein, also mein Freund hat ein Fuhrunternehmen mit mehreren Fahrern und sein Disponent, der war mal einen Tag mit bei mir im Haus, ein einziges Mal mit seinem Chef. Und der hat ein Gespräch mitbekommen, wo mein Freund mich fragte, der hat so ein paar Dekowaffen gesehen bei mir, die im Freiverkauf sind, ob ich ihm auch sowas besorgen kann. Ich sage, natürlich, kein Problem. Das hat er aber nur bruchstückweise mitgekriegt und den hat mein Freund dann erwischt, wie er die Sekretärin unsittlich angemacht hat und obwohl auch Geld veruntreut hat und hat ihn daraufhin rausgeschmissen. Und auch eine Ohrfeige gehauen, hat gesagt, wenn ich ihn nochmal sehe, kriegst du einen Arsch voll. Und dann ist er gleich zur Polizei gerannt, hat gesagt, ja, der Herr Worm und mein Chef, die handeln mit Waffen. Und daraufhin ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und später nach dieser Anzeige hat gleich der Staatsanwalt oder den Richter grünes Licht fürs SEK gegeben. Jetzt möchte ich mal, dass Sie in allen Einzelheiten schildern, wie das an einem frühen Morgen losgegangen ist. Ja, kann ich gerne machen. Sie müssen nur sagen, wann ich starten soll. Ja, jetzt. Ja, also folgendermaßen, ich bin morgens um 5, das war am 27.07.2011, vor 1,5 Jahren, am ersten Geburtstag unseres Kleinen, bin ich durch zwei Schüsse wach geworden, also so im Schlaf, zwei aus einer großkalibrigen Waffe, das habe ich gehört, ich bin Sportschütze, ich kenne mich da ein bisschen mit aus. Und im gleichen Moment hörte ich auch auf meinem Haus oder über meinem Haus einen Hubschrauber und es wurde taghell im Schlafzimmer und ich hörte, wie das übers Megafon gesagt wurde, warten Sie mit erhobenen Händen auf die Einsatzkräfte, verlassen Sie nicht Ihren derzeitigen Standort. Erstmal dachte ich, ich hätte schlecht geträumt, also wie ein Albtraum, bin trotzdem aufgestanden, aus der Schlafzimmertür in den Wohnbereich gegangen und da sah ich schon überall rote Punkte auf meinem Körper von diesen Laser-Zieleinrichtungen dieser vollautomatischen Waffen. Und hörte schon eine Ramme an meiner Haustür, wie jemand versuchte, also meine Haustür einzurammen. Daraufhin rief ich nur, halt, halt, halt, die geht nach außen auf, was sehr dilettantisch übrigens war von den Leuten. Dann war Ruhe und dann haben sie die mit dem Kuhfuß geöffnet, die Tür. Ich stand da mit erhobenen Händen und sah da auf einmal so circa 20 bis 25 maskierte Männer, also ganz in Schwarz, kein Zentimeter Haut war zu sehen, die auf mich zustürmten. Geistesgegenwärtig versuchte ich mich schon hinzulegen, da wurden mir aber dann die Beine weggetreten und ich wurde zu Fall gebracht und sofort mit so Plastik-Kabelbindern die Hände auf dem Rücken fixiert, Gesicht nach unten gedrückt, Arme mit dem Knie auf dem Rücken. Und dann sah ich eigentlich nur von der Seite noch diese schwarzen Stiefel an meinem Gesicht immer hin und her rennen und hörte dann, wie die sich unterhielten, wohl über ihre Sprechfunkgeräte, Sicherheit hergestellt, Sicherheit hergestellt. Und das Ganze dauerte ungefähr bis zu 30 Minuten. Ich lag also in Unterhose auf der Erde, auf dem kalten Laminat. Und dann wurde mein Gesicht hochgezogen. Und nach 45 Minuten circa haben diese SEK-Leute, wie sich später herausstellte, mein Haus verlassen. Und gleichzeitig kamen circa 25 Beamte von der Kripo in mein Haus, sowie zwei Beamte von der Mordkommission, was ich später dann erfahren habe. Hatten Sie denn mitbekommen, dass Ihr Hund erschossen wurde? Das waren die beiden Schüsse. Ich bin ja erst nicht zu Wort gekommen, weil die mir gleich den Mund verboten haben. Es hieß nur immer, ich habe eine Frage gestellt, halt dein Maul, sonst treten wir dir die Zähne ein. Und dann aus Angst habe ich dann natürlich irgendwann nichts mehr gesagt. Und es dauerte ungefähr eine Stunde, da waren noch weibliche Beamte dabei, was mir sehr unangenehm war, bis mir jemand dann einen Zettel vors Gesicht hielt. Ich wurde also am Kopf und an den Haaren und an den Schultern hochgezogen. Da hielt mir einer einen Durchsuchungsbefehl vors Gesicht, wo dann drin stand, dient zum Auffinden von vollautomatischen Kriegswaffen, in Klammern Uzi etc. und sowie Munition. Da musste ich das erste Mal trotz dieser Situation lachen, also grinen. Da sagte dann der Polizist, was grinen Sie so dumm? Ich sage, Sie haben sich mit Sicherheit in der Haustür geirrt. Ich bin Bauleiter, ich bin nicht vorbestraft, gar nicht, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen. Naja, das sagen Sie alle, sagte der dann. Und jetzt halten Sie weiter in Ihrem Maul. Und dann ging die Durchsuchung mit der Kripo weiter. Ich wurde gefragt, ob ich dabei sein möchte. Ich sage, das ist mir im Prinzip egal. Worauf die mich dann so hochzogen. Ich sage, können Sie bitte die Kabelbinder lösen? Ich habe schon ganz blaue Hände, es tat unheimlich weh. Die haben sie dann abgenommen. Ich habe dann Handschellen anbekommen. Ja, dann durfte ich mir eine Jogginghose anziehen mit Hilfe eines Beamten, T-Shirt über und wurde nach Hannover gebracht zur erkennungsdienlichen Behandlung. Meine Frau und die beiden Kinder, übrigens meine Frau kam dann auch so 10 Minuten nach mir aus dem Schlafzimmer oder 5 Minuten mit dem Baby auf dem Arm, mit dem Einjährigen. Und selbst der hatte rote Punkte auf dem Kopf von diesen Zieleinrichtungen der Gewehre. Weiterhin stand ein SEK-Beamter im Zimmer meines Großen, in Anführungszeichen 4 Jahre alt, und zielte mit dem Gewehr aufs Kinderbett, ungefähr 20 Minuten lang. Das musste ich mir mit angucken. Ich lag so ziemlich im Einsichtsbereich des Flures zu meinem Kind. Und darauf sagte, bitte nehmen Sie doch die Waffe runter, der kleine Junge ist 4 Jahre alt. Und wieder dieser Spruch, halt dein Maul, sonst trete ich hier die Zähne ein. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde nach Hannover gebracht. Unterwegs auf der Fahrt nach Hannover musste ich noch den Platz wechseln mit dem anderen Beamten, weil ich angeblich auf seine Waffe geschielt hätte. Handschellen auf dem Rücken, ich würde doch nie auf die Idee kommen, dem die Waffe wegzunehmen, was so gar nicht machbar gewesen wäre. Jedenfalls, dort wurde ich dann ziemlich mies behandelt. Auf der Wache wurde gefragt, ob ich Narben am Körper habe, was ich verneinte. Und da sagte der eine, ja, 30 Jahre auf dem Bau, Sie müssen Narben haben. Dann musste ich mich dort nochmal ausziehen, auch vor 2 weiblichen Mitarbeitern wieder, wurde dann begutachtet wie ein Stück Vieh, wurden Fotos gemacht, Fingerabdrücke genommen, dann noch eine Zeugenvernehmung, wo ich die Aussage verweigerte, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und wurde dann ungefähr nach 1,5 Stunden wieder nach Haus gebracht. Meine Familie musste in einem alten Wohnwagen, den ich auf dem Grundstück habe, musste die ganze Zeit verbleiben. War auch nicht geheizt, gar nichts. Meine Frau war nur am Weinen. Ich hatte weiterhin Handschellen auf dem Rücken. Insgesamt 8 Stunden lang hatte ich sie auf dem Rücken, bis die dann gegen 14 Uhr mit hängenden Köpfen mein Haus verließen. 3 Hunde waren noch dabei, 2 Mann, die Mordkommission übrigens. Ich sage, was macht denn die Mordkommission hier? Ja, die sind hier, falls die SEK-Leute sie erschossen hätten, hätten die das gleich mit aufgenommen. Wie gesagt, da haben die ihre Gummihandschuhe vors Haus geworfen, haben das Haus sehr verwüstet, hinterlassen auch Schäden angerichtet. Und es wurde weder sich entschuldigt noch sonst was. Sind einfach wortlos gegangen und das war's dann. Konnte man denn an den Spuren sehen, dass die gründlich gesucht haben oder hätten sie wahrscheinlich etwas, was versteckt gewesen wäre, doch gar nicht gefunden? Also die haben ungefähr 6 Stunden wenigstens das Haus auf Kopf gestellt mit 25 Banden und 3 Hunde hatten sie dabei, wahrscheinlich so Sprengstoffhunde, die auch angeschlagen haben, warum, auch weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall, es wurde nichts im Haus gefunden. Die haben relativ gründlich gesucht. Auf dem Grundstück waren sie nicht so gründlich, also hinterm Hundezwinger nicht, das war so ziemlich oberflächlich. Ich sagte auch, das Grundstück geht aber da hinten noch weiter und so, ne? Da haben die sich gar nicht drauf eingelassen. Die haben also wirklich nur im Haus gewütet, also die Schubladen raus, auf den Kopf gedreht, Schublade raus, auf den Kopf gedreht, also alles wild durcheinander hinterlassen. Es ging auch einiges zu Bruch, wie gesagt, die Zäune kaputt auch draußen. Also oberflächlich außen, im Haus selbst gründlich. Mhm. Ja, dann hatten sie vielleicht was anderes gesucht. Hätten sie Wertgegenstände gehabt, Gold, viel Bargeld, wäre ja vielleicht was weg gewesen. Gott sei Dank, oder leider habe ich sowas nicht im Haus gehabt. Achso, und nach Drogen hätten sie angeblich auch noch gesucht. Ich sage, mit Drogen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was zu tun gehabt. Ja, aber der Anzeigenerstatter hätte gesagt, in ihrem Haus könnten sich auch große Mengen an Kokain befinden. War ja nur am Grien dann, ne? Obwohl die Situation sehr ernst war. Ich sage, aber ich habe damit sowas nichts zu tun. Im Nachhinein stellte sich dann ja erst heraus, worum es überhaupt ging, dass dieser ehemalige Angestellte von meinem Freund so ein Mist erzählt hat. Der hat sich auch eine Woche später bei mir schriftlich per E-Mail und auch am Telefon entschuldigt, weil er eigentlich nur seinem Chef einen reinwürgen wollte. Ich sage, und Detlef Kien heißt er übrigens, wieso kannst du denn bei der Polizei erzählen, ich hätte was mit Kokain zu tun? Nein, das habe ich nicht, das hat mir die Polizei in den Mund gelegt. Die haben zu mir gesagt, da waren doch bestimmt auch Drogen im Haus. Und das haben die so eindringlich gesagt, dass ich daraufhin Ja gesagt habe. Ich sage, das gibt's ja wohl gar nicht. Und ich sage, wie kommst du denn drauf zu erzählen, ich hätte vollautomatische Kriegswaffen? Das habe ich auch nicht gesagt, sagt er. Ich habe lediglich gesagt, dass du Waffen hättest im Haus. Und ich sage, das hast du doch aber auch gesehen, dass das Deko-Waffen waren. Ja, aber die haben mir so viel in den Mund gelegt, dass da nachher eine Uzi draus wurde und Kokain große Mengen. Ich sage, das ist ja toll. Du hast meine Frau und meine Kinder in Lebensgefahr gebracht. Die haben mit geladenen Waffen draufgezählt. Jetzt willst du dich bei mir entschuldigen. Das ist unentschuldbar. Und danach hat mein Anwalt versucht, eine Anzeige zu machen gegen den Herrn Kien. Wurde von der Staatsanwaltschaft abgeblockt mit dem Argument, es wird weiterhin gegen Herrn Kien ermittelt. Das ist was Größeres. Er sollte doch mal den Ball flach halten. Und bis heute ist nichts verurteilt oder ans Tageslicht gekommen, wo ich schon den Verdacht hatte, ob da nicht irgendein Deal gemacht wurde, der Staatsanwaltschaft mit diesem Denunzianten, das, oder eine Rechtsbeugung eventuell sogar gewesen ist. Mhm. Hatte man Sie auch mit der Pistole bedroht? Selbstverständlich. Und es war ständig ein Beamter extra für mich abgestellt, der nur die Hand an der Waffe hatte. Ich sage, Sie können doch mal die Hand von der Waffe nehmen. Halten, es hielt immer, halten Sie Ihren Mund, ne? Oder sonst gibt es Schläge. Und ach so, dann haben die SEK-Leute noch gesehen, dass ich eine Kamera am Haus habe, die den Parkplatz einsieht, wenn meine Frau allein ist, dass die auf dem Monitor sehen kann, wer kommt. Und die dachten natürlich, ich würde das aufnehmen. Hast du hier ein Aufnahmegerät? Willst du das ins Internet setzen? Ich sage, nein, das ist nur permanent zu sehen, aber ich habe keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Dann haben sie die Kabel aus den Wänden gerissen und haben gesagt, wenn wir das, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe, würden sie wiederkommen und dann würde ich schon sehen, was mir dann passieren würde. Ich habe da weiter nicht zugesagt, weil die haben so eine Gewalt ausgestrahlt, also ich hatte schon Angst, dass die mich dann zusammenschlagen würden. Deswegen habe ich gar nichts mehr gesagt. Stimmt es, dass die Kamera nichts aufgenommen hat? Die hat leider nichts aufgenommen. Die war nur da zur Überwachung. Aber die war hinterher unbrauchbar kaputt, weil die auch alles aus der Wand gerissen hatten, die ganzen Kabel. Und die Kamera selbst auch kaputt gemacht haben. Weil das wäre ja schön gewesen, wenn ich das hätte aufnehmen können. Aber an sowas denkt man ja gar nicht. Jetzt bin ich schlauer. Jetzt werde ich in Zukunft mich darauf vorbereiten, auch im Sinne, falls Einbrecher kommen oder falls nochmal so ein SEK-Überfall ist. Normalerweise macht man das nicht zweimal. Bitte? Ich kenne keinen Fall, wo man das zweimal gemacht hat. Ach so, ja. Gut. Aber wäre ja eine große Blamage, wenn die zweimal kommen und nichts finden. Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, meine Frau ist heute noch in psychotherapeutischer Behandlung, wird von ihrer Frauenärztin betreut. Mein Vierjähriger, der hat danach wieder, der war sauber, hat danach wieder ins Bett gemacht und kommt morgens zwischen 4 und 5, also die Einsatzzeit war 5, kommt dann meistens zu uns ins Bett gekrabbelt, der hat auch noch Albträume und ich bin derzeit auch noch in psychotherapeutischer Behandlung. Meine Frau schläft seit dem Vorfall jetzt fast 2 Jahre lang nicht mehr im Schlafzimmer, die schläft nur noch im großen Wohnzimmer. Die fühlt sich da total unsicher, die kann da nicht mehr drin schlafen im Schlafzimmer. Also unsere Ehe hat da sehr, sehr drunter gelitten. Das wäre schon bald bis zur Scheidung gegangen. Meine Frau wollte eventuell wieder in ihre Heimat ziehen. Sie sagt, sie kommt damit nicht klar, dass hier sowas möglich ist, was sie eigentlich nur aus Filmen kennt. Ja, und welche Heimat ist das? Meine Frau kommt aus Thailand, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen. Ja, sagen Sie mal, oder fragen Sie, ob das in Thailand denn eigentlich undenkbar ist? In dieser Art und Weise auf jeden Fall. Ich hatte mit ihr darüber gesprochen, sagte sowas, das kennen die noch nicht mal von Erzählungen her. Aber in Deutschland kennt man das auch nur von Erzählungen her. Ja, also sie hat sowas auch noch nie live miterlebt, geschweige denn mal aus ihrem Bekanntenkreis gehört, obwohl sie sehr harte Gesetze in Thailand haben. Aber das war total überzogen und total unverhältnismäßig. Ich bin nicht vorbestraft, gar nicht. Diese Anzeigenanstalt hat eine lange Vorstrafenliste. Die hätte mich genauso gut auf der Arbeit festnehmen können. Oder warten, bis die Kinder im Kindergarten sind. Aber nicht, vor allem der Hund lag erschossen auf dem Rasen. Mein 4-jähriger Sohn sagt, Papa, soll ich Drago einsperren? Also unseren Hund, hier sind so viele fremde Menschen. Da packt ihn eine Polizist an der Schulter, reißt ihn rum, den brauchst du nicht mehr einzusperren, der ist tot. Und da habe ich noch gesagt, wie ich das meinem Kind beibringe, ist der Hund gestorben, das müssen Sie mir überlassen. Und da sagt er dann nur, ich habe ihn schon mal gesagt, Sie haben ihr Maul zu halten. Und der Kleine hat natürlich Weinkrämpfe dann gekriegt und ich habe gesagt, können Sie nicht wenigstens den Hund mal zudecken? Da hat meine Frau den Beamten dann eine Decke gegeben, dass sie wenigstens den Hund zudecken. Wie groß war der Hund? Der war 1,5 Jahre alt, der war überhaupt nicht scharf, der hat gar keine Chance gehabt zu bellen. Der lief nachts, läuft immer frei auf dem Grundstück rum, der wollte nur zum Zaun gehen, gucken wohl, wer da ist, weil er neugierig war und hat sich gleich 2 Kugeln aus einer Schrotflinte, also Brennecke, Flintenlaufgeschosse, eine durchs Hals, ein Loch, da können sie die Hand reinstecken und eine Pfote war abgeschossen. Wie groß war der Hund? Ich schätze mal 60 Zentimeter Schulterhöhe. Das ist ein Hütehund, ein Cane Corso, der kommt aus Sizilien, der ist lammfromm, ist nur für die Familie da, also ein Hütehund. Und gibt's, wie kann man denn im Internet finden, unter welcher Bezeichnung? Den Hund jetzt? Ja. Cane Corso heißt der, also C-A-R-N-E, Cane und dann Corso, C-O-R-S-O. Ja, und die werden nicht größer als so? Also maximal vielleicht 65 Zentimeter Schulterhöhe, das, obwohl das schon relativ groß ist. Das war sehr, sehr traurig. Das war, also die Kinder sind drauf rumgeritten hier auf dem Grundstück. Der hat mit den Kindern gespielt, mit der ganzen Familie. Also es war nicht notwendig, den zu erschießen. Auch mit dem Hubschrauber, das war total. Die haben hinterher mir noch erzählt, dass sie im Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera geguckt haben, wo die Eltern schlafen, wo das Baby schläft und wo der Kleine schläft. Und sind dann trotzdem so über uns hergefallen, also mit Waffengewalt und also. Die haben so viel Angst verbreitet durch dieses laute Schreien auch immer. Ne? Und dann, als sie dann diese Waffen in Anführungszeichen gefunden haben, hörte ich nur den Anruf, ja, ich habe die Waffen gefunden, ich habe die Waffen gefunden. Und dann zeigte er mir, wo haben Sie diese Waffen her? Ich sage, aus dem Zigarettengeschäft. Wollen Sie mich verarschen? Ich sage, nein, gucken Sie mal vorne in den Lauf rein. Machte er auch. Ich sage, jetzt drücken Sie mal vorsichtig ab. Dann drückte er ab, da kam eine Flamme raus. Das eine war sogar ein Feuerzeug. Und das wollen Spezialisten sein. Das waren Plastikwaffen und das eine war ein imitiertes Feuer, also ein Feuerzeug. Ja, also Aber da die haben Poli einige ja, die von den Fernsehleuten drüber gelacht, als sie das hier aufgenommen ja, haben. die Polizei musste ja gewusst haben, dass das so nicht ist, weil sie ja das Ausmaß dem Anzeigenerstatter erst eingeredet haben. Richtig, das hat er ja auch mehrmals betont, dass sie ihm die Worte in den Mund gelegt haben. Ja, dann wussten sie also auch, dass der Hubschrauber nicht nötig war, dass der Todesschuss nicht nötig war und überhaupt der ganze Einsatz. Richtig, selbstverständlich. Das haben die künstlich aufgebauscht, ob die eine Übung machen wollten oder was, ich weiß es nicht. Also ich habe da keine Erklärung für. Was hat wörtlich der Anzeigenerstatter geschrieben? Ja, dass Herr Tino Bernd und Herr Andreas Worm mit Waffen handeln würden. Und, oder ich glaube sogar, Herr Bernd hätte bei mir eine Uzi bestellt mit 1000 Schuss Munition. Das hätte er angeblich alles in diesem Gespräch mitbekommen. Aber er sagt, wie gesagt, die Worte wurden ihm in den Mund gelegt, mehr oder weniger. Und dass in dem Haus vermutlich noch große Mengen Kokain sind. Also da wusste ich mir überhaupt keinen Reim drauf zu machen. Sagt er, ja, es tut mir leid, aber es hat der vernehmende Beamte mir wortwörtlich so diktiert, beziehungsweise so, dass ich nur noch mit Ja antworten konnte. Ja, mich hätte ja interessiert, was er denn gesagt hätte oder geschrieben hätte, wenn er nicht dazu gedrängt worden wäre. Ja, da hätte er wahrscheinlich nur gesagt, dass sein Chef, der Tino, mich gefragt hätte, ob ich ihm auch so eine Waffe besorgen kann, die da oben an der Wand hängt. Diese Deko-Waffe. Er war ungefähr 6, 7 Meter weg von uns und hat das bruchstückweise nur mitbekommen. Deswegen hat er wohl nur gehört, Waffe und besorgen und hat sich seinen Reim drauf gemacht. Na, aber die haben wohl so schlecht recherchiert, die Polizisten. Die haben auch gar nicht mal geguckt, dass ich nicht vorbestraft bin. Herr Tino Bernd ist nicht vorbestraft, aber der Anzeigenerstatter. Und haben trotzdem gleich so eine große Menge Menschen losgeschickt für nichts und wieder nichts. Hätten die mich observiert mal eine gewisse Zeit lang, dann hätten sie gesehen, dass ich morgens zu meiner Baustelle fahre, dann wenn ich wieder nach Hause komme oder meine Handys oder mein Handy abgehört oder mein Haustelefon, hätten sie doch gemerkt, dass da gar nichts dran ist. Ja, aber Sie haben hinterher festgestellt, dass das Ganze viel Geld gekostet hat. Ja, der Einsatzleiter sagte zu mir, das hätte 40.000 Euro gekostet, circa der Einsatz bei mir zu Hause mit dem Hubschrauber und den vielen Leuten und die vielen Fahrzeuge. Ja, ich sage, wer bezahlt das jetzt? Guckt er mich an und sagt, ja, Sie und ich, also wir Steuerzahler. So. Ja, und der Anzeigenerstatter, dem habe ich versucht, nochmal ihn anzurufen, aber der hat seine Nummer gewechselt und der ist auch weggezogen, weil wir gegen den ja jetzt auch noch ermitteln, beziehungsweise eine Anzeige erstattet haben wegen Rufmord und Denunzierung, Falschaussage etc. Aber das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Müssen da auch wohl auf eine Feststellungsklage hin. Stufenklage. Da habe ich keine Ahnung von. Da müsste ich dann den Anwalt Ja, fragen. da wegen zukünftiger Schäden. Ja. Zukünftige Schäden inwiefern? Dass sie Probleme haben, ihren Beruf auszuüben. Ach, selbstverständlich, ich habe so ein Problem. Also ich warte ja auch noch auf diesen, wie gesagt, diesen Platz in dieser stationären Einrichtung, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da nicht doch lieber Abstand von nehme und meine normale Kurbeantragung mit meinem Hausarzt nochmal rede. Weil ich habe jetzt schon Angst davor, mich einweisen zu lassen, weil ich habe in letzter Zeit so viel gehört und gelesen. Es gibt aber keine zufriedenen Kunden in der Psychiatrie. Deswegen werde ich da wohl auch Abstand von nehmen. Ich habe da jetzt ein bisschen Angst vorbekommen. Wer weiß, was die da im Einflößen oder an Medikamenten. Ja, genau das, was Sie vermeiden wollen. Richtig, weil man da auch keine Ahnung von hat. Man kann diesen Leuten kein Vertrauen schenken. Natürlich nicht. Ja, das ist der derzeitige Stand der Dinge. Sie hatten gesagt, dass beim Einkaufen Ihnen mal was passiert ist. Wie bitte? Beim Einkaufen hatten Sie auch schon Probleme gehabt. Ja, mehrmals. Mehrmals. Am schlimmsten war es bei Real in Altwürmbüchen. Da stand ich an der Kasse mit dem Einkaufswagen. Ich war alleine dort und auf einmal gucke ich auf meine Hände und sehe, der Einkaufswagen ist weg. Gucke nach vorne, da war der Einkaufswagen so circa 2 Meter weitergerollt und im gleichen Moment wurde ich besinnungslos. Mir gingen die Beine weg und bin dann eine Minute später wach geworden, als mich 2 ältere Herren rausgetragen haben und mich zum Krankenwagen bringen wollten. Ich habe dann aber zu den beiden gesagt, bitte kein Krankenwagen, es war mir sehr, sehr unangenehm. habe mich dann in mein Auto gesetzt, habe erstmal eine halbe Stunde gewartet, bis ich wieder einigermaßen durchgeblickt habe und bin dann im zweiten Gang von Altwarnbüchen bis nach Hause in 45 Minuten gefahren wie ein Betrunkener. Ich bin mehr rechts als links. Also das war so auch ein Schwächeanfall und eine Panikattacke, eine Angstattacke. Und sofern ich jetzt in irgendeine größere Menschenmenge gerate, wird mir ganz heiß, unwohl, ich fange an zu schwitzen, mir wird übel. Ich muss dann sehen, dass ich schnell da rauskomme und an irgendeinen Platz komme, wo ich mal Ruhe habe und dann so langsam wieder zur Besinnung komme. Also ich hatte oft in letzter Zeit diese Anfälle, wo es auch zum Blackout kam. Ja, vielleicht das Ganze auch als Menschenexperiment getarnt, damit man hinterher mal gucken kann, wie es solchen Leuten ergeht, die das mitmachen müssen. Wenn man sowas mal beweisen könnte, was die mit einem anstellen, die wissen doch gar nicht, wie sie uns geschadet haben, meiner Frau, den Kindern und mir, langfristig gesehen auch. Ja, es gibt aber Experimente, da wollte man mal gucken, wie viel eine Familie so alles aushalten kann, veröffentlicht in einem Film von mir. Ja, da sind wir jetzt ja wieder bei den Nazis gelandet, oder wo? DDR. Ja, oder DDR, genau, genau, das ist unglaublich, ist das alles. Also... Ja, ein Artikel, also als ich die alle durchgelesen hatte oder mehr oder weniger alle durchgelesen hatte und dann unten auf diese Fotos kam, da wurde mir ja ganz übel. Auch dieser Selbstmord, der sich da selbst umgebracht hat mit den Schienen. Und die anderen Fotos unten, war das China? Ich nehme an, dass die irgendwo in Amerika demonstriert haben. Ach so, weil das sah ein bisschen so aus, als wenn die gestellt waren. Oder meinen Sie, das waren Originalaufnahmen? Das waren Demonstrationen. Zur Schaustellung von dieser Bewegung, also Kundgebungen waren das. So, dann habe ich es verstanden, dann habe ich es doch richtig verstanden. Also der Film, ist im Internet zu finden, DDR-Psychiatrie und Zwangspsychiatrie, Korruption, Rechtsbeugung, finden Sie auf YouTube. Ja, ich werde mich damit jetzt auch intensiv befassen. Ich habe da, wie gesagt, noch den ehemaligen Angestellten von der Staatsanwaltschaft, der ARD ist, der Herr Gottschalk, der mich da betreut. Und dem werde ich das auch zugänglich machen, das ganze Material, weil der ja mit seinem Anwalt in meinem Interesse jetzt auftritt und eventuell diese psychischen Schäden irgendwie geltend machen möchte bei der Staatsanwaltschaft. Aber ich selbst habe da nicht allzu viel Hoffnung, ne? Weil das ist in Deutschland schwer, da irgendwie dem Staat was anzulasten. Ja, was für eine Funktion hat denn dieser Mann bei der Staatsanwaltschaft gehabt? Er war zeitweilig Staatsanwalt und war er spezialisiert auf so eine Entschädigungsfälle etc. Also auch wo Personen körperlich, materiell überhaupt hinterher entschädigt werden sollten oder wollten. Und da hat er sich drum gekümmert. Und er hat meinen Fall im Fernsehen durch Zufall gesehen und hat sich dann bereit erklärt oder mich gefragt, ob er in meinem Interesse arbeiten dürfte, weil er hat da sehr viel Interesse dran, dass das wieder gut gemacht wird. Und er korrespondiert, wie gesagt, mit Politikern wie Herrn Schünemann oder die von den Grünen, Jansen Kutsch und so weiter und kriegt auch entsprechende Antworten. Er nimmt sich sehr viel Zeit dafür und führt meinen gesamten Schriftverkehr. Und zusammen jetzt auch noch mit seinem Rechtsanwalt. Mhm. Ja, also der ist sehr sympathisch, der Mann. Und was er sagt, das hat Hand und Fuß. Er spricht mit mir in anderem Deutsch, wie er es sonst macht, weil ich verstehe ihn sonst kaum, auch seine Briefe, diese Fachausdrücke, da habe ich zu wenig Ahnung von. Ich, wie gesagt, ich bin Maurer, ich kann ihn ausbauen, aber böhmische Dörfer für mich. Mhm. Aber ich finde das überhaupt schön, dass sich jemand mal solidarisiert hat mit mir und mir da hilft in der Richtung, sonst wäre ich mit Sicherheit nicht so weit gekommen. Mhm. Und Ihr Leid ist jetzt so geblieben oder wird es besser oder schlechter? Eher schlechter als besser, weil es sich doch gehäuft hat. Ich führe seit dem Tag, führe ich ein Tagebuch, wo ich morgens meinen Blutdruck messe, mein Tagesgeschehen aufschreibe und die Anfälle oder die Ausfälle, je nachdem, was ich habe, alles genau datiere. Und abends das gleiche nochmal mit dem Blutdruck messen, weil ich hatte seit diesem Ereignis, ich hatte früher immer einen niedrigen Blutdruck, um die 105, 110 und danach hatte ich dann auch den Notarzt im Haus, da hatte ich teilweise bis zu 190 Blutdruck, ich hatte gezittert am ganzen Körper, wo sich keiner einen Reim drauf machen konnte. Also und selbst die Psychologen, wo ich mich vorgestellt habe, oder Psychotherapeuten, die mich dann abgelehnt haben, weil ich zu schwer traumatisiert wäre, die mich dann verwiesen haben nach Kirchrode in diese Spezialklinik, dort haben sich dann mehrere Ärzte mit mir befasst und auch gesagt, nein, wir sind nicht in der Lage, sie zu heilen. Wir überweisen sie oder wir empfehlen ihnen zu den wahren Dorfschen Anstalten nach Ilkenkötenwald, sich dort stationär einweisen zu lassen. In die Psychiatrie. So und so. Ja, aber das ist doch schlüssig, wenn man sagt, man könne sie nicht heilen. Dann gilt das Gleiche ja auch für die Psychiatrie. Ja, aber angeblich würde es einen Professor geben, der sich auf so eine Fälle wie mich spezialisiert hat, So, und da so. wäre ich in besten Händen. Ja, von wegen. Was macht der Professor denn? Heilt der oder vergiftet der? Ich bin der Meinung, der hätte mich dann mit Medikamenten ruhig gestellt. Ja, eben. Und das will ich nicht. Das ist das Gleiche, als ob man einem Computer den Strom abdreht. Oder Auf Standby stellt. ja, irgend sowas in der Art. Und das ist keine Heilung. Ja, aber dann frage ich mich, wie kann man denn sowas wieder rauskriegen aus dem Kopf? Wie kann man sich denn heilen? Ja, ganz einfach, da gibt es ein Reframing. Reframing, das kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren. Wir müssten darin einen Vorteil sehen. Sie wissen doch jetzt erstmalig, mit wem Sie es zu tun haben. Jetzt können Sie auch zum Beispiel ein Buch schreiben, Sie können Interviews geben. Ne? Ich Die war ja, mehrmals im Fernsehen und das hat mir hinterher, also tat es mir gut. Zuerst hatte ich Angst, aber weil ich auch in einer Live-Sendung war beim MDR an diesem runden Tisch. Da habe ich gezittert wie Espenlaub. Und eine Sekunde bevor das losging, da wollte ich schon aufstehen und weglaufen. Und da hat mich dann der Moderator, der hat mir auf den Fuß getreten, hat gesagt: Junge, du bleibst jetzt hier, Kamera an und Herr Worm, erzählen Sie mal. Ja. Da war ich dann im Zugzwang. Eben. Und dann auf einmal ging mir das so locker von den Lippen, dass der Moderator hinter sagte: Das war ja perfekt, wie Sie das geschildert haben. Da war nicht ein Wort, nicht ein Stotterer drin, das war perfekt. Aber das fällt mir heute auch noch leichter, drüber zu reden. Beziehungsweise ich steigere mich dann wieder so rein, als wenn es erst gestern war. Obwohl es ja mittlerweile 1,5 Jahre her ist. Ja. Na, aber das ist furchtbar. Immer wenn ich da, das kommt wieder hoch. Ich brauche nur ein Polizeiauto zu sehen, schon habe ich ein ganz mulmiges Gefühl. Geschweige denn irgendwas schwarz vermummtes. Letztens haben diese SEK-Leute bei uns nebenan, wo meine Baustelle ist, da war eine alte Halle, die haben sie wohl gemietet und da haben sie Übungen gemacht. Da habe ich dann Bomben gehört, so Handgranate oder was, Hunde bellen. Ich bin sofort nach Hause gefahren. Ich musste mich übergeben, habe mich gleich ins Bett gelegt. Na, hier in Mellendorf trainieren Ja, die da mit es gibt ihrer. in Deutschland nur und überhaupt weltweit nur eine Gruppe von Menschen, die gegen solche Zustände vorgehen, die ich kenne. Hauptsächlich, vielleicht 99%, sind diejenigen, die selbst so etwas erlitten haben. Und nicht diejenigen, die zuständig sind. Die von Berufswegen dazu verpflichtet sind, sowas zu verhindern oder sowas abzuschaffen. Die tun es nicht, die verschulden es. Und diejenigen, die geschädigt sind, diejenigen, die überhaupt nicht dafür zuständig sind, die sind diejenigen, die aufklären und Webseiten machen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und diese gehören zu diesenjenigen, die eben in der Lage sind, mit solchen Zuständen Schluss zu machen. Ja, richtig. Ich habe mich aber am Anfang gar nicht erst getraut, weil die gesagt haben, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe, würden sie wiederkommen und dann wird es uns richtig dreckig gehen. Ja, das Aber ist. hinterher habe ich mir gesagt, da musst du dich drüber stellen. Habe dann bei der Zeitung angerufen und beim Fernsehen angerufen und ich glaube, ich habe das auch richtig gemacht, dass ich es an die Öffentlichkeit gebracht habe. Sicher. Obwohl ich ziemlich viel Angst hatte, erst um meine Familie auch. Wir wohnen, wie gesagt, ganz allein hier im Wald an so einem alten Kiessee. Und da kann jederzeit sowas wieder passieren. Oder zumindest könnten sie es tarnen als Einbrecher und sind vielleicht wieder die gleichen. Man weiß es nicht. Ja, aber wie viel ist denn diese Erfahrung wert? Für mich? Ja, überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt jemand fragt nach Rechtsstaatlichkeit oder nach der liebevollen Polizei, die Polizei, dein Freund und Helfer oder irgendwas, da sind Sie doch aufgeklärt. Ja, natürlich bin ich dermaßen enttäuscht, dass mir die Worte fehlen. Also, mit allen Leuten, mit denen ich darüber diskutiere oder denen ich das erzähle, die können das gar nicht glauben, glauben es aber, weil sie es halt dann auch im Fernsehen gesehen haben und weil ich das ja auch belegen und beweisen kann anhand von Fotos von dem erschossenen Hund, wie das Haus aussah oder wie verstört ich bin, meine Frau oder die Kinder. Die glauben mir das auch, ne? Aber die sind selbst jetzt sprachlos darüber, was in Deutschland passiert. Aber die einzigen, die davor warnen können, sind doch diejenigen, die es wissen. Richtig. Und jetzt frage ich Sie, wie viel ist denn diese Erfahrung wert für andere und für Sie? Also eigentlich ist es viel wert, aber ich möchte es nicht nochmal erleben. Also auf diese Art und Weise möchte ich das nicht erfahren. Ja, ist klar. Ne? Ich hätte es auch lieber durch wen anders erfahren, dem es passiert ist, aber diesmal war ich nun leider der Leidtragende. Ne? Ich werde auch weiterhin am Ball bleiben, in der Hoffnung, dass andere davon profitieren und mal sehen, was hier so abgeht in Deutschland. Ja, Ne? normalerweise müsste es aber nach 3 Jahren weg sein. Tja, toi, toi, toi. Wie wäre es denn, wenn Sie ganz einfach die Wohnung wechseln? Das kann ich nicht, weil dieses Haus, Ich wohne hier seit 25 Jahren, das habe ich mit meinen eigenen Händen geschaffen. Da hängt mein Herzblut dran. Also und das ist so schön hier eigentlich, von der Natur her. Da kommen die Rehe ans Haus, wir haben hier Eisvögel, das ist ein Naturschutzgebiet. Da müsste ich bei Null wieder anfangen. Nee, aber also, Sie könnten. Weil das Haus kann ich nicht verkaufen, ja. Wir haben nur Bestandsschutz. Vielleicht können Sie es umgestalten. Umgestalten, das Haus. Ja, dass Sie also die Situation nicht mehr wiedererkennen. Jedes Mal, wenn Sie in den Raum gehen, werden Sie erinnert, richtig? Ja, wissen Sie, was wir schon gemacht haben? Wir haben schon das Wohnzimmer neu gestaltet, wir haben das Schlafzimmer, das alte, rausgeschmissen, uns ein günstiges neues gekauft, die Kinder von A nach B die Zimmer getauscht, aber es hat an der eigentlichen Situation so gut wie gar nichts geändert. Und das Thema kommt jede Woche oder jeden dritten Tag wieder auf den Tisch. Das ist immer noch nicht vorbei. Wie lange dachten Sie denn, dass Sie da so ein Sonderfall drin sind? Bestimmt das erste ganze Jahr. Weil die paar Leute, die sich nachher bei mir gemeldet haben, denen das auch mal passiert ist, so wie Herrn Walter Feiger aus Seelze, auch ein SEK-Geschädigter, der hat seinen Job dadurch verloren, er hat seine Ehefrau verloren, sein Haus verloren und ist jetzt verarmt. Und vorher ging es ihm gut, hat Pferde gehabt und so weiter und so fort, weil er psychisch und seine Frau kam damit auch nicht klar. Und die haben sich dann da so reingesteigert, dass es zu einer Scheidung kam. Und er wurde auch nachts mal angehalten, meiner Verkehrskontrolle und geschlagen und so weiter und so fort, obwohl er auch unschuldig war. Es wurde auch nichts gefunden bei ihm. Sie hatten mal früher Krafttraining gemacht. Ich? Ja. Ja. 20, haben Sie das erzählt? 20 Jahre. Ja, habe ich Ihnen das erzählt? Ja, sicher. Ach so, habe ich schon wieder vergessen, weil ich habe ganz schöne Gedächtnislücken seit dem Ding. Und am Anfang war es ganz schlimm, da hatte ich überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Da bin ich morgens in die Küche gegangen und wusste gar nicht mehr, was ich wollte. Also, das hat aber Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen. Mhm. Das war ganz, ganz schlimm. Hatte ich auch beim Psychologen, aber da wusste ich da auch keinen Rahmen drauf zu machen. Also, eigentlich hätte ich mir das auch sparen können, diese ganze Psychologie hier. Mit diesen 10 Leuten da, diese Sitzung jede Woche. Ja, verdienen andere Leute Geld dran und es ist liegt an Ihnen, ob Sie sich da irgendwas ändern. Ich wollte mir einiges von der Seele reden, aber geholfen hat mir das Ganze nicht. Im Gegenteil, wenn ich da mal einen Termin nicht wahrnehmen konnte, weil es immer so weit weg war, dann musste ich den auch noch privat bezahlen. Mhm. Nur noch 40 Euro extra. Na, also, und da waren also verschiedenste Leute. Der eine hatte eine Läusephobie, der andere hatte vor 3 Jahren seine Scheidung, kam nämlich nicht klar und als ich dann meinen Fall geschildert habe, da fing die einen an zu weinen und also das war schon, ich glaube, ich war da nicht so richtig am Platz mit meiner Sache. Mhm. Also stand in keinem Verhältnis zu den anderen Sachen. Na, davor hatte ich noch ein paar andere Schicksalsschläge, aber das hatte ich gerade alles überwunden und dann durch die SEK bin ich natürlich ganz schön weit zurückgeworfen worden. Das hatten Sie gesagt, Ihr Kollege, der das Fuhrunternehmen hat, ja. Hat der wohl auch irgendwie Repressalien gehabt? Ja, dem haben sie dafür 10.000 Euro die Glastüren in seinem schönen Haus eingetreten. Ja, was gleich etwa bei Ihnen so passiert? Bei mir schadenmäßig? Nein, der Auftritt. Bei ihm war das im Prinzip das gleiche wie bei mir, nur ohne Hubschrauber, weil er in der bewohnten Gegend wohnt. Auch zur gleichen Uhrzeit. Und da hatten sie ja, wie gesagt, da hat ihnen doch erzählt, diese 5 Patronen gefunden. Mhm. Die wahrscheinlich der Kini mir noch untergeschoben hat. Und der war daraufhin kriegt er wohl keine Entschädigung. Da haben sie das wohl damit begründet. Mhm. Ne? Was auch ein Unding ist. Ja. Ne? Da gibt es auch Zeugen für, dass der immer so eine schwarze Bauchtasche hatte, dieser Anzeigenerstatter. Und dass die da im Haus lag und dass die ihm gar nicht gepasst hat und so weiter. Aber das Kind muss halt einen Namen haben, wurde gegen eine Zahlung von so und so viel 1.000, also ich glaube 1.000 oder 2.000 Euro Geldbuße wurde das dann eingestellt, mehr oder weniger. Mhm. Aber der macht sich jetzt auch keine große Hoffnung drauf, dass er da nochmal 1 Cent sieht, muss das wohl aus seiner Tasche bezahlen. War der auch im Fernsehen? Nee, der war nicht im Fernsehen. Der hat also den Ball ziemlich flach gehalten, weil er ziemlich in der Öffentlichkeit steht. Er hat ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 100 Angestellte gehabt. Und also der findet sich damit ab, in Anführungszeichen. Hat natürlich richtig viel Hass in sich gegenüber diesem Detlef Kien, dem Anzeigenerstatter. Aber ich habe zu ihm dann schon gesagt, Kino, lass es sein. Mach da nichts, das geht nur nach hinten los für dich. Weil du bist ja erst an den so denken, wenn dem was passiert. Naja, würde der vielleicht auch mit mir telefonieren? Der Kino Bernd, na klar, sofort. Der würde gern mit Ihnen sprechen, mit Sicherheit. Aber da müsste ich jetzt erstmal Ich habe meine Handys und so alles ausgemacht, damit wir hier nicht gestört werden. Die könnte ich Ihnen aber rüber zukommen lassen, die Adresse von ihm oder die Telefonnummer. Das ist überhaupt kein Problem. Bloß wenn Sie mit dem reden, der müssen Sie nicht wundern, der ist hyperaktiv und hat so eine leichte Profilneurose. Der steigert sich dann wahrscheinlich extrem rein. Ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht ist es sogar gut. Ja, aber der ist damit auch, hat damit auch noch nicht abgeschlossen, ne? Das hängt ihm auch sehr nach. Und vor allem immer diese Uhrzeit, die ist morgens um 5 Uhr, also ich war ja auch meistens dann wach, als dieser, genau an dem Zeitpunkt, wo es war. Zack, entweder, oder ich höre manchmal sogar, oder jetzt geht's eigentlich, meinen alten Hund noch bellen. Ne? Oder ich höre Geräusche, dass jemand an meine Schlafzimmertür klopft und stehe auf, kein Mensch da. Also so akustische und optische Halluzinationen habe ich noch. Wo meine Frau dann früher drüber gelacht am Anfang, aber jetzt sagt sie auch, oh Mensch, das ist aber behandlungsbedürftig. Ja, und Sie hatten auch Tabletten genommen, was ist daraus geworden? Die Tabletten, die ich verschrieben gekriegt hatte, das waren diese Citalopram, die habe ich am Anfang genommen, dann bis meine Kollegen dann sagten, sag mal, wie läufst du denn? Ich sage, was denn? Ja, wenn man hinter dir herguckt, du gehst gar nicht gerade, du gehst ein bisschen mehr oder weniger von links nach rechts, als wenn du ein bisschen was getrunken hättest. Ich sage, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ja, und dann gab mir das zu denken, dann habe ich ihn nach und nach dann abgebaut. Ja, hat es denn geholfen? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe mich unwohl gefühlt. Aber da sagte dann die Psychotherapeutin, die mir die verschrieben hat, Herr Worm, das dauert bis zu 3-4 Monaten, bis sich der Körper darauf eingestellt hat und dann lassen diese Nebenwirkungen auch nach. So. Ja, aber so lange habe ich gar nicht erst ausprobiert. Ja, das reduziert die Lebenserwartung. Donnerwetter, da steht in den Nebenwirkungen nicht mit drin. Das ist wohl so üblich. Ja. Dann müsste ich mal richtig informieren. Es gibt ja Bücher zu solchen Dingern. Ja, sollte ich vielleicht mal machen, weil meine Schwester, die hatte auch einen tragischen Unfall, die nimmt dieses Zeug tagtäglich. Ja, da stirbt sie auch früher dran. Das kann passieren, aber da haben sie beide Beine abgenommen. Die hatte eine ganz winzige Wunde am Kopf und hat sich dann so ein Bakterium im Krankenhaus eingefangen und daraufhin wurden ihr dann die Nasenspitze, die Finger, die Endglieder und beide Beine ab Knie abwärts abgenommen. So kam sie wieder raus aus dem Krankenhaus. Und seitdem kriegst du Psychopharmaka und das und das und das. Beide Beine ab was? Ab Knie abwärts. Ach so. Ne? Durch dieses Bakterium, was er sich da eingefangen hat. Nur, dass er überhaupt überlebt hat. Aber ich war dann in dem Bett, als er auf Intensiv lag und lag lange im Koma und habe ständig mit ihr gesprochen. Und irgendwann hat sie mir hinterher erzählt, sie hätte meine Stimme irgendwie gehört. Und dann hat sie doch so viel Lebenswillen entwickelt, dass sie, die Ärzte haben zu mir gesagt, sie kann das nicht überleben, aber hat sie überlebt. Der Kopf war doppelt so groß wie normal und voller Eiter, aber das hat ein halbes Jahr gedauert, bis er dann so langsam über den Berg war. Das waren Krankenhauskeime? Ja, richtig, und zwar im Henriettenstift in Hannover. Und sie hatte was gehabt genau? Sie hatte eine Kopfwunde gehabt, und zwar bei einer Geburtstagsfeier, hat eine eifersüchtige Freundin ihr von hinten, ich glaube ein Glas oder eine Flasche auf den Schädel geschlagen. Und daraufhin ist ins Krankenhaus gegangen und dann kurz nach Hause wieder. Und als das zu Hause wieder schlimmer wurde, ist wieder ins Krankenhaus und dann ist ins Koma gefallen. Woher weiß man, dass es Krankenhauskeime waren? Das haben die gesagt. Das kann sie nicht nur im Krankenhaus, aber sie haben es natürlich nicht schriftlich gegeben. Kann die telefonieren? Bitte? Kann die telefonieren? Meine Schwester? Ja. Ja, natürlich. Sie hat sich jetzt auch gefangen und ist wieder guter Dinge, aber auch... wahrscheinlich durch diese Tabletten und so. Dadurch ist er dann immer so ein bisschen wie im Tran, ne? Hat sie Prothesen? Ja. Kann gehen? Kann gehen wieder, ja. Sie ist auch optisch, also kosmetisch im Gesicht operiert worden, also so einigermaßen in Anführungszeichen wiederhergestellt, also ihr selbst gefällt es. Aber sie war vorher sehr sportlich und alles, ne? Ist viel Fahrrad gefahren mit ihrem Hund, um den Maschsee immer und so weiter und so fort. Das kann sie jetzt natürlich nicht mehr machen. Und diese Schadensverursacherin, die wurde da, das ist eine Asoziale, die wurde da zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Die darfst du dann auch auf Raten bezahlen. Also das Ganze ist jetzt auch, glaube ich, 2,5 Jahre her. Ich sage ja, Recht haben und Recht kriegen in Deutschland, das zweierlei. Also. Hat denn das Krankenhaus da irgendwie Entschädigung geleistet? Gar nichts, gar nichts. Aber meine Schwester... hat auch gar nicht großartig nachgehakt, die hatten sich noch nicht mal einen Anwalt genommen. Sie ist eigentlich so ein Mensch, der jedem Streit oder jeder Unheimlichkeit aus dem Weg geht. Ich wollte da beraten oder mit meinem Anwalt in Verbindung bringen, das hat sie dann vermeint und abgelehnt. Und Sie gibt sich halt ihrem Schicksal hin, ne? Was sagt denn Ihr Anwalt zu Ihrer Sache? Ist er da tüchtig mit dabei oder hat er so ein bisschen Angst? Mein Anwalt mit meiner Sache? Ja. Mit meinem Anwalt, der das Ganze begleitet hat, habe ich abgeschlossen, weil der sich überhaupt nicht richtig gekümmert hat. Also ich entweder hat er kein Interesse gehabt oder der wollte nicht so, wie ich wollte. Und hat mich auch so ein bisschen enttäuscht mit seinen Rechnungen, die er hinterher wieder revidiert hat und gekürzt hatte, weil das alles so, ich sage, wie kann man denn für 1.500 Euro verlangen? Ja, das sind so halt unsere Sätze. Ich sage, das kann gar nicht sein. Und dann hat er sich dann auf 500 runter, dann hat er zum Schluss die letzte Rechnung über 600 und, die hat er einfach von der Entschädigung abgezogen, aber angeblich dürfen Anwälte das. Und die habe ich dann aber nachher im Nachhinein vom Gericht wiederbekommen. Und daraufhin habe ich dann mit dem Anwalt keinen weiteren Kontakt gehalten. Ich habe das so als abgehakt hingestellt und Herr Gottschalk hat jetzt mit seinem Anwalt, den er schon seit zig Jahren hat, das ist ein ganz solider aus Hannover, mit dem hat er das besprochen und den würde ich dann eventuell auch nehmen, wenn wir jetzt wegen der Psyche klagen würden. Aber mit dem Herrn Schneegans war ich nicht so ganz zufrieden. Ja, zuverlässige Anwälte suche ich auch noch. Ja, also da würde ich Sie wahrscheinlich an den von Herrn Gottschalk verweisen, aber Herrn Schneegans könnte ich Ihnen dann nicht empfehlen. Ne, das war, erst dachte er wohl, das wäre eine große Nummer, von, als er hörte, Waffenhändler und Drogenhändler. Und dann hat er mir auch wörtlich gesagt, oh, ich dachte, das wird meine große Nummer. Und jetzt stellt sich heraus, Sie haben ja gar nichts gemacht, Sie sind ja ganz solide. Ich sage, ist doch gut für mich, oder nicht? Ja, sagt er, aber da hätte er sich wohl irgendwie was mit ein paar Sternchen verdienen können oder so. Vielleicht dachte er eine Pflichtverteidigung. Nein, das war kein Pflichtverteidiger. Den hatte ich mir aufschwatzen lassen von Herrn Tino Bernd, also der Mitangeklagte. Der sagte, ja, es war ein Anwalt, der ist sehr gut, aber ich war da überhaupt nicht begeistert von. Ich hätte mal meinen Alten nehmen sollen, den ich auch schon seit 30 Jahren kenne, Herrn Elmar Brehm aus Hannover, der ist schon 70 Jahre alt, der hat auch mal eine Scheidung damals gemacht, aber ich habe mich da von Herrn Bernd bereitschlagen lassen, dass ich den auch nehme. Und dann jetzt mal schauen, was Herr Gottschalk noch bewerkstelligt. Na, wir müssen nur so ein Vorermittlungsverfahren machen, sein Anwalt, auf wie groß die Chance ist, dass man die Klage gewinnt. Und die kostet 1.800 Euro. Und diese 1.800 Euro kann ich mir im Moment nicht leisten. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir das Geld leihe von meinem Chef oder nicht. Oder ich muss mal gucken. Na, mit meiner Rechtsschutz gesprochen, die würde die erste Instanz sofort übernehmen. Aber halt dieses Vorermittlungsverfahren von dem Anwalt, das würden sie nicht tragen, meine Rechtsschutzversicherung. Hatte man Ihnen noch andere Tabletten angeboten? Ja, erst waren es Trimipramin und danach waren es diese Citralopram. Beides probiert? Ja, nee, die ersten habe ich genommen, da habe ich eine oder eine Woche lang habe ich die probiert. Hab gesagt, die merke ich gar nicht, mir ist nur ständig schlecht. Ja, dann nehmen Sie mal die hier, die sind besser, hieß es dann gleich. Und das waren dann diese anderen, diese Citralopram. Waren die besser? Ja, ich war benommen, aber als dann waren Sie schlechter. Wie gesagt, die Kollegen sagten, ich laufe rum wie ein Zombie oder wie ein Betrunkener. Dann waren Sie schlechter. Ja, also die psychische selbst meine spielt wohl auch noch, man kann sich auch was schön reden. Aber am besten fühle ich mich, glaube ich, wenn ich gar keine nehme. Das ist meistens so. Ja. Und vor allem dieses schlechte Schlafen. Am Anfang habe ich sogar ein bisschen was getrunken oder irgendwie mal ein Whisky oder mal was dazu, damit ich einschlafen konnte. Aber da habe ich gemerkt, so nach 3 Monaten, nee, das ist auch nicht der richtige Weg. Da kannst du dich auch dran gewöhnen, lass das mal lieber sein. Und jetzt mittlerweile kann ich mehr oder weniger gut schlafen. Wir hatten auch viel, viel Ärger zu Hause, meine Frau und ich, ne? Weil sie ist Thailänderin, ganz andere Mentalität. Und sie kannte mich immer nur als starken Mann. Ich bin 1,90, wie 100 Kilo. Und dann auf einmal werde ich so verweichlicht bzw. so anfällig für Kleinigkeiten. Also dass ich Halluzinationen habe oder Angstzustände oder Panikattacken. Das kam sie natürlich auch schwer mit klar, meine Frau, ne? Da hat man dann oft Dispute, Differenzen hier und also viel Auseinandersetzung. Ja, das kann doch erst hinterher. Ja, nachdem. Das ja vorher war ja die Welt in Ordnung. Ne, also bevor der SEK-Einsatz war, da war ja alles schön. Kann man Ihnen an meiner privaten Sachen mit meiner Schwester da und so weiter und so fort. Kann man Ihnen ansehen, dass Sie Kraftsport gemacht haben? Ja, bloß jetzt in den letzten 1,5 Jahren. Was heißt ansehen? Nee, wenn ich angezogen bin, nicht, nein. Wenn ich angezogen bin, nicht, nein. Und sonst? Sehe ich aus wie der normale Mensch von dem an. Ja. Und mit enger Kleidung? Ja gut, in den letzten 1,5 Jahren habe ich gut 10 Kilo zugenommen. Seit diesem bekloppten Einsatz, ich muss das immer wieder dazu sagen. Und kriege natürlich jetzt auch einen Bauch und einen Rettungsring. Davor war ich eigentlich gut drauf, körperlich und auch seelisch. Aber jetzt, ich habe auch gar keine Lust mehr, jetzt Sport zu treiben, weil, ich weiß nicht, irgendwie bin ich ein anderer Mensch auch geworden durch diese ganze Sache. Also die Lebenslust oder so, früher habe ich auch viel mehr gelacht, finde ich, als heutzutage. Also irgendwas ist irgendwas kaputt gegangen in einem. Kann man Ihren Fernsehfilm irgendwo auffinden? Ja, wenn nicht, hab ich auch noch ein paar Mitschnitte, glaube ich. Die könnte ich Ihnen auch zukommen lassen. Und zwar Belegexemplar zum internen Geruch. Unter uns war die Sendung am 9.3.2012 vom MDR. Bezeichnung, Thema? Unter uns heißt die Sendung. Ja, ein bisschen mehr noch. Hier steht nichts weiter drauf. Da steht nur SD 9.3.2012, Länge 120 Minuten. Da waren 5 oder 6 verschiedene Fälle wurden da bearbeitet. Also waren dieser Live-Mitschnitt und der eine war damals bei den Nazis in so einem Jugendlager und also die verschiedensten Fälle. Es war jetzt nicht speziell auf sowas hier fixiert. Wie sind Sie überhaupt ins Fernsehen gekommen? Wir haben das wohl in der Zeitung gelesen. Und dann hat sich dann erst der NDR und dann der MDR und das Sat.1, die waren hier und haben hier gefilmt. Da habe ich aber leider keinen Mitschnitt bekommen. Ich habe lediglich noch einen Mitschnitt vom NDR, Norddeutscher Rundfunk. Warten Sie mal, steht da was drauf? Augenblick mal bitte. Da steht drauf, SEK, brutaler Fehlgriff, wenn die Polizei daneben liegt. Sendung vom 14.02.2012. Norddeutscher Rundfunk, also NDR Fernsehen. Mhm. Also brutaler Fehlgriff, wenn die Polizei daneben liegt. Die haben hier auch vor Ort gefilmt. Beim MDR, da war ich dann in Weimar. Wie viele Sender insgesamt? Also ich glaube, es war verschiedene Sender waren es, glaube ich, 3 oder 4 und insgesamt war es, glaube ich, 8 Mal im Fernsehen zu verschiedenen Zeiten. Wie viele Leute haben sich dann gemeldet? Die sich solidarisch erklärt haben mit mir oder denen das passiert ist? Ja, irgendetwas. Also das war der vom SEK, dann war das der Herr Feige und dann war das noch jemand, aber also 3, sagen wir es mal so, 3 haben sich gemeldet und sonst nur also Bekanntenkreis. Also oder neugierige Leute, sagen wir es mal so, und denen das nicht passiert ist, sondern die halt nur mal ein bisschen Smalltalk führen wollten. Wie haben Sie meine Internetseite gefunden? Nicht Ihre? Durch Sie. Sie haben mich doch angesprochen. Ach ja, richtig, es war diesmal so gewesen. Meistens hatten die Leute ja mich irgendwo im Internet gefunden. Nee, aber ich hätte nicht gewusst, wonach ich gucken muss. Aber jetzt auf Kriminalstaat wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja, Korruption, Rechtsbeugung hätte manchmal schon gereicht. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch wenig Zeit im Moment, oder was heißt im Moment? Ich habe, wie gesagt, ich habe viel zu tun zu Hause. Ich habe 2 kleine Kinder, meine Frau, bin auf der Arbeit sehr stark beschäftigt. Wir haben hier, meine Frau züchtet nebenbei noch Hunde. Und also ich habe ganz schön was um die Ohren, sagen wir mal so. Was aber auch wiederum gut ist, dann kann ich abschalten. Wenn ich zu Hause sitze und Ruhe habe, dann fällt das alles wieder auf mich zurück. Also dann denke ich wieder drüber nach und dann recherchiere ich oder sitze im Internet und. Das will ich ja eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte irgendwann mal mit diesem Thema abhaken. Also wenn Sie hier Korruption und Rechtsbeugung eingeben, da kommen gleich hier 2 Filmbeiträge von mir ganz am Anfang. Als zweites und drittes. Korruption und? Rechtsbeugung, das reicht schon. Rechtsbeugung. Ich notiere mir das gerade. Rechtsbeugung. Also habe ich hier schon wirklich die meisten Einträge im ganzen Internet. Filme, Verweise und so weiter und so weiter. Also wenn Sie Korruption und Rechtsbeugung eingeben, dann merken Sie, dass in Deutschland da ein Journalist dominierend ist. Ja, ja. Ja, unzählige Webseiten. Das aufgezogen haben, was ich da gestern gesehen habe, das ist ja extrem professionell. Also das hat mich begeistert. Ja, das Ganze mit der Untermalung der Musik, das ganze Optische, was da ist. Also Donnerwetter, Hut ab, sage ich nur. Das ist ja ein Fulltime-Job, was Sie da machen, ne? Wie groß ist Ihr Monitor? Also ich sitze ja nur im Büro. Ich habe so ein 24 oder 25 Zoll Monitor. Ist so groß? Ja. Also einen sehr großen? Nee, 22 war mir zu klein und dann habe ich mir irgendwann mal einen etwas größeren gegönnt. Ich habe 19 Zoll und das ist durchschnittlich. Ja, nee, der ist ein bisschen größer, meiner. Aber meine Frau, als sie gestern diese Fotos da gesehen hat, die ist gleich rückwärts wieder raus aus dem Büro hier. Ja, ich sage, nee, wollte ich auch gar nicht ihr zeigen, aber als sie reinkam, hat mir Essen gebracht, dann. Ja. Das ist schon sehr interessant, das Ganze. Was hat die denn für eine Mentalität? Meine Frau? Das ist ein. Die ist 1,50 groß, wie gesagt, und wiegt 40 Kilo, aber ist sehr bissig. Ich sage immer, sie ist wie ein kleiner Pitbull. Also die setzt sich auch in jeder Lebenslage durch. Die lässt sich also nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber das ist wohl die Erziehung auch, was sie in Thailand genossen haben. Die müssen früh arbeiten da. Ist es denn bei den meisten Menschen in Thailand so, dass die so ja, sind? Ja, das ist, und gerade die Frauen, weil die in Thailand nicht viel zählen und also schon sehr früh aus der Schule genommen werden, um im Elternhaus zu helfen oder halt Geld zu verdienen. Und jetzt kommen sie hier nach Deutschland und versuchen auch dieses Gefühl, den Kindern zu vermitteln. Sie erzieht unsere Kinder ziemlich streng. Na, aber für spätere Leben soll es wohl ganz gut sein. Also, hallo? Ja, ich bin dran. Ach, das war bestimmt mein Akku, der gerade ein Geräusch gemacht hat. Nee, also ziemlich hart ist sie eigentlich so in ihrer Art und Weise. Ne? Ja, vielleicht können sie auch ein bisschen hart werden. Ja, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin viel, viel zu weich. Das weiß ich aber selbst. Ich bin sehr hilfsbereit und ich bin der seelische Mülleimer für andere. Das weiß ich, die rufen mich an, wenn sie Probleme haben. Ich verbringe eigentlich viel zu viel Zeit mit Problemen anderer. Mhm. Ja. Aber ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Ich bin auch 57 Jahre alt. Ich war mein Leben lang schon so. Dann rufen Sie mal gleich bei der Frau Blanke mal an, damit Sie die erwischen. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, dann muss ich gleich mal den Akku wechseln oder ans Festnetztelefon ja. gehen. Ja, gut. Prima, dann vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, gut, auf Wiederhören. Wiederhören. So, 20.09 Uhr. 20.09 Uhr. Heute ist 25. März 2013.